Laut den Medienmeldungen hielten die Juristen der Studiengesellschaft für demokratische Rechtswissenschaft, des Anwaltskollegiums für demokratische Gesellschaft und des juristischen Unterstützungsforums des außerordentlichen Maßnahmekomitees für die Verteidigung der heiligen Städte Songju vom Wun-Buddhismus und weiteren Südkoreas am 4. April vor dem Verteidigungsministerium eine Pressekonferenz ab und veröffentlichten eine Deklaration mit der Forderung nach der Einstellung der Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems THAAD in Südkorea.